Die Filmkunst ist eine visuelle Kunst, sagt man. Sie beschäftigt sich mit den Dingen, die die Augen aufnehmen können. Aber ich glaube überhaupt, jeder große Film handelt von nicht sichtbaren Dingen. Stanley Kubrick. Ein Leben für den Film. Feature von Rainer Pretorius. 2013, Kölner Philharmonie. Die Abendveranstaltung ist ausverkauft. Über der Bühne, direkt hinter den Musikern, schwebt eine riesige Leinwand. Darauf wird heute ein Stück Filmgeschichte zu sehen sein. 2001, Odyssee im Weltraum. Nur die Stimmen der Schauspieler und die Geräusche werden dem Originalton entsprechen. Die Musik spielt das Orchester live und synchron zum Film. Letzte Probe, eine Stunde vor der Aufführung. So, jetzt zur Anspielprobe. Wir werden jetzt erst einmal ohne den Film den Zarathustra spielen und dann mit dem Chor das letzte Kyrie. Dirigent Frank Strobel steht vor dem Orchester der NDR Radiophilharmonie. Er wirkt routiniert locker und angespannt zugleich. Das ist eines der Stücke, wo wirklich jede minimale Sequenz im Bild auf jede Note hingeschnitten ist. So, Achtung. New York, 4. April 1968. In einem der größten Kinos am Broadway ist die Premiere von 2001, Odyssee im Weltraum, angesetzt. Der Film zeigt, wie vor Jahrmillionen Außerirdische in die Evolution auf der Erde eingreifen. Ein geheimnisvoller Monolith manipuliert eine Gruppe urzeitlicher Affen. Durch diesen entscheidenden Impuls wird der Aufstieg des Menschen eingeleitet. Abrupt wechselt Kubrick die Szenerie. Er zeigt, wie die Menschen in den Weltraum vordringen. Ein Astronaut fällt nicht nur räumlich, sondern auch psychisch ins Bodenlose. Am Ende hebt Kubrick Dimensionen wie Raum und Zeit aus den Angeln. Auf den Betrachter warten an diesem Abend 160 Minuten Kino. Menschliche Stimmen sind nur in knapp einem Drittel des Films zu hören. Der Rest sind Bilder, Musik und sehr viel Stille. Die wichtigsten Führungskräfte der amerikanischen Filmgesellschaft, Metro-Goldwyn-Mayer, MGM, sind zur Uraufführung ihrer neuen Großproduktion erschienen. Vor rund 2,5 Jahren hatte Regisseur Stanley Kubrick mit den Dreharbeiten zu 2001 begonnen. Auf der Leinwand umkreisen Menschenaffen den tiefschwarzen Monolithen, irgendwo in der urzeitlichen Steppe Afrikas. Unruhige, avantgardistische Musik untermalt die Szenerie. Auf das erste menschliche Wort warten die Kinobesucher insgesamt 22 Minuten. Bereits nach einer knappen Viertelstunde verlassen die ersten Zuschauer den Saal. Stanley Kubrick zählt sie alle. Noch am gleichen Abend finden in Kubricks Hotelzimmer heftige Auseinandersetzungen zwischen dem Regisseur und den MGM-Verantwortlichen statt. Die Manager sind entsetzt. Sie überlegen, mit welchen Änderungen der Film ihrer Ansicht nach noch zu retten ist. Auch von der Filmkritik wird der Film verrissen. Denken Sie nur an Pauline Kael. Erinnert sich Kubricks Schwager Jan Harlan. Pauline Kael war eine ganz bedeutende Journalistin und Filmkritikerin, einer der berühmtesten damals, die im New Yorker gearbeitet hat. Die fand 2001 so ziemlich das Langweiligste, was sie je in ihrem Leben gesehen hat. Doch die MGM-Manager sollten sich gewaltig irren. 2001 steigt schnell zum Kultfilm auf. In New York, der Stadt, die 2001 Odyssee im Weltraum zunächst vernichtet und dann bejubelt hat, wird Stanley Kubrick am 26. Juli 1928 als Sohn eines Arztes geboren. Nach leidenschaftlichen Jahren als Fotograf für die Zeitschrift Look wendet sich der junge Kubrick bereits Anfang der 50er Jahre dem Film zu. Das Filmhandwerk lernt er autodidaktisch. Für eine klassische Ausbildung fehlt dem ehrgeizigen jungen Mann die Geduld. ...1957 dreht Kubrick mit Wege zum Ruhm seinen ersten international beachteten Spielfilm. Bei den Dreharbeiten in der Umgebung von München lernt der Regisseur seine spätere Frau, die Schauspielerin und Malerin Christiane Harlan, kennen. Eine Nichte des berüchtigten NS-Propagandafilmers Veit Harlan. Nicht nur die Geschwister Christiane und Jan Harlan setzen sich kritisch mit dem dunklen Kapitel der Familiengeschichte auseinander. Auch Kubrick beschäftigt sich in den Folgejahren immer wieder intensiv mit der NS-Diktatur. ...1958 heiratet Stanley Kubrick Christiane Harlan. Die Frau, die in der Schlussszene von Wege zum Ruhm nicht nur die Soldaten im Film, sondern auch das Publikum rührt. Das Paar zieht in die USA. Auch Kubricks Schwager Jan Harlan lebt Anfang der 60er Jahre in New York. Und damals habe ich Stanley Kubrick sehr gut kennengelernt, weil er war längst mit meiner Schwester verheiratet, lebte dann auch in New York. Ich hatte zwar mit ihm beruflich nichts zu tun, aber wir spielten mit den Kindern, haben sehr häufig zusammen zu Abend gegessen, über Musik geredet. Das war das einzige Thema, wo ich so ungefähr auf der gleichen Ebene mit ihm war. Ich wohnte auch in seiner Wohnung eine Weile. Kubrick entfernt sich immer mehr von Hollywood. Inhaltlich und schließlich auch geografisch. 1968 kehrt er den USA endgültig den Rücken und zieht für immer nach England. Die New Yorker Zeit war 62, 63. Es war 6 Jahre später, als mich Kubrick gefragt hat, ob ich mal mit ihm ein Jahr lang zusammen arbeiten will. Wir haben uns immer zwischendurch in London gesehen, selbstverständlich. Aber das war nur auf einer persönlichen Ebene. Und so zogen wir 1969 nach England. Ich liebte England, meine Frau liebte England sehr. Ich mochte ihn sehr gerne und so hat sich das dann ergeben. Über 3 Jahrzehnte wird Jan Harlan als ausführender Produzent einer der engsten Mitarbeiter Stanley Kubricks. In England entsteht auch 2001 Odyssee im Weltraum. Der Film ist Kubricks erstes großes Meisterwerk. 2001 legt den Grundstein für den rasanten Aufstieg des Regisseurs und macht die Musik von Komponisten wie György Ligeti oder Richard Strauss weltweit einem großen Publikum bekannt. Und wir sprachen ja oft ohnehin über Musik. Und dann rief er mich an und sagte, pass mal auf, also ich habe das ja alles und ich habe auch übrigens tolle Sachen entdeckt, aber da ist ein Thema, da bin ich noch nicht zufrieden damit. Ich brauche irgendetwas, was wirklich großartig ist, aber schnell zu einem Ende kommt. Weil je besser die Musik, je unmöglicher ist es einfach, das abzuschneiden oder Fade Out, das ist einfach zu schlecht. Ich brauche irgendetwas, was sich als Thema eignet, was großartig ist. Also great. It has to be really great. Und dann sagte er, naja, also das ist nicht so einfach. Aber er sagte, oh, well, when you come, bring all your LPs. Such mal aus, was du unter deinen Schallplatten hast. Also ich kam dann an mit einem Stoß von Bruckner und Mahler und Wagner und Sibelius und Holst und Strauss und was weiß ich. Und dann haben wir etwas gemacht, das nannte er Needle Dropping. Und wir gingen durch die Sachen durch. Und eines davon war Richard Strauss, Also sprach Zarathustra. Da gefiel ihm bereits natürlich der Titel. Ich wusste gar nicht, warum er so begeistert war von dem Titel. Das habe ich erst hinterher begriffen, weil natürlich sein Film eine absolute Verneigung ist von der Tatsache, dass wir nichts wissen, von dem völlig Unbekannten. Er war ja überhaupt nicht religiös, aber er war voller Respekt vor der Unendlichkeit des Universums. Und dann hörte er sich das an und das war so toll, wie sich das entwickelt hat, dieses Bum, Bum, Bum, Bum und es kam zu einem Ende. Ganz natürlich. Dann hat er dafür die Rechte besorgt und hat es in seinen Film genommen. Und es wurde dann sehr, sehr berühmt. Ein Zarathustra von Richard Strauss ist durch nichts zu ersetzen. Das kann man nicht nochmal schaffen, sondern das gibt es schon. Und da rollen dann zwei große künstlerische Felsblocken aufeinander, die diese enorme Wirkung erzeugen. Dirigent Frank Strobel. Wenn man sich, glaube ich, nicht drauf einlässt, dann wird man unglaublich nervös und ungeduldig, weil der Film eben so langsam ist und er sich so viel Zeit lässt. Mich hat das aber von Anfang an fasziniert. Und das war für mich ausschlaggebend, dass ich dachte, ja, das lässt so viel offen. Also auch für den eigenen Kopf, für die eigene Fantasie. Man steigt wirklich in eine andere Welt ein, wenn man diesen Film betrachtet. Er war einfach so anders. Auch viele Berufskollegen von Stanley Kubrick zeigen sich stark von 2001 beeindruckt. Einer von ihnen ist der deutsche Regisseur Edgar Reitz. 2001 hat man auswendig gekonnt, weil es auch einen Gestus hat, der sowas von großartig ist. Diese Mischung von spielerischem und aber auch grandiosem, wie ein Spiel und gleichzeitig doch wie ein philosophischer Schritt. Das ist schon ein gewaltiger Film. Diese Bildgewaltigkeit, die dieser Film hat, und die Stille. Das ist etwas, was mir jetzt auch wieder auffällt, wenn man das live macht und aufführt, dass dieser Film ja mit dem Ton sehr, sehr genau umgeht und viele Momente hat, wo er in Stille verharrt. Und das hat mich damals schon fasziniert. Ich erinnere mich, dass das Kino ziemlich voll war, aber man konnte trotzdem eine Stecknadel fallen hören. Kaum ein anderer Regisseur hat die Verschmelzung von Bild und Musik derart auf die Spitze getrieben wie Kubrick. Und das ist etwas, was bei Kubrick immer wieder auffällt, dass er die Musik da in eine Weise hineinnimmt, dass sie Handlungsträger wird. Frank Strobel ist als Dirigent auf Filmmusiken spezialisiert. Das Problem in der Produktion von Musik zum Film ist halt, dass man immer erst am Ende ins Studio geht, um die Musik einzuspielen. Aber das muss nicht immer so sein. Es gibt Regisseure, die anders arbeiten. Und Stanley Kubrick ist ein Regisseur, der immer anders gearbeitet hat, weil er oftmals die Musik von vornherein eingeplant hat. Und zwar schon beim Dreh eingeplant hat. Und dann sie zur Grundlage gemacht hat, um die Form seines Filmes zu finden. Und insofern auch die Stücke in Teilen unangetastet lassen konnte, weil er sich eben ganz an den Musikwerken orientiert. Die MGM-Manager interessiert die Machart weniger. Sie wundern sich nach dem Kinostart von 2001 Odyssee im Weltraum in erster Linie über den kommerziellen Erfolg des Films. Warum, so fragen sich die Verantwortlichen, ist eigentlich das befürchtete finanzielle Fiasko bei 2001 nicht eingetroffen? Die Marktforscher des Filmkonzerns finden heraus, es sind hauptsächlich junge Leute zwischen 12 und 25 Jahren, die in Scharen in die Kinos strömen und 2001 auf der großen Leinwand erleben wollen. Das erlebt auch Jan Harlan. Leute, die wirklich von diesem Film begeistert waren, waren Teenagers, vor allen Dingen Jungens, die vollkommen hingerissen waren davon. In einer Zeit, wo alles negativ ist, also Eltern sind blöd, Schule ist blöd, alles ist doof, ja, da kommt Kubrick und macht eine Verneigung vor dem Unbekannten. Wow, das war schon wirklich was Neues. Ich sehe das an den Briefen, die er bekommen hat. Die Briefe von Teenagers, vor allen Dingen von Jungs, können Sie sich nicht vorstellen, wie begeistert die sind. Einer dieser begeisterten Jungs heißt David Jones. Er lässt sich von 2001 auch gleich musikalisch inspirieren. Der bislang kaum bekannte 22-jährige Musiker schreibt 1969 einen Hit, mit dem er den Durchbruch schafft. Den Song nennt er Space Oddity. Sich selbst gibt er den Künstlernamen David Bowie. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Dieses Thema, das Jugendliche so sehr viel offener und flexibler sind. Ich habe da ein Erlebnis, was ich auch Stanley damals erzählt habe. Und das hat ihn sehr beeindruckt. Da war ich vielleicht 12 Jahre alt in Freiburg in der Schule. Und da hatten wir Zeichenunterricht. Und unser wunderbarer Lehrer, der gab uns eine Aufgabe. Abgezogen mit so einer Handmaschine bekamen wir auf A4-Papier eine Zeichnung von einer kubistischen Madonna. Ganz modernes Bild. Und er sagte so, jetzt habt ihr das alle? Wir waren eine riesige Klasse damals von 50 Kindern. Jetzt geht mal raus und fragt eure Eltern und Freunde oder Leute auf der Straße, zeigt ihnen das? Fragt, was sie davon halten, macht euch eine Notiz darüber und dann tragen wir das mal alles zusammen, was ihr in einer Woche zurückbringt. Und es kam Folgendes dabei heraus. Sehr viele junge Leute unseren Alters, die haben gesagt, hey, ja, das ist die Mutter Gottes. So hieß das damals auf Badisch. Ja? Und dann haben wir sehr viele alte Menschen getroffen, denen haben wir das auch gezeigt. Und die haben dann gesagt, ach, das ist so ein moderner Mist. Genau das hat damals unser Zeichenlehrer erwartet. Als er das alles genau analysiert hat, sagte er so. Und der Sinn dieser ganzen Sache ist, dass ich euch nahelegen will, bitte nicht das zu verlieren, was ihr jetzt habt. Viele Jugendliche damals empfinden 2001 tatsächlich als das, was er bis heute geblieben ist. Ein großartiger Akt des freien, schrankenlosen Denkens. Spielerisch und nonverbal. Mit diesem Film zieht Stanley Kubrick in die Ruhmeshalle der Filmkunst ein. Und für alle, die mit dem Kubrick-Virus infiziert sind, steht eine weitere Tatsache fest. Dies wird nicht das letzte Meisterwerk des Regisseurs sein. ...1971 verfilmt Kubrick einen Roman von Anthony Burgess, Clockwork Orange. Das hier bin ich, Alex. Und meine drei Droops, Pete, Georgie und Dim. Wir hockten in der Korova Milchbar und überlegten uns, was wir mit diesem Abend anfangen sollten. In der Korova Milchbar konnte man Milch Plus kriegen. Milch Plus Velocet oder Syntemesk oder Drankrom. Und das tranken wir. Das heizt einen an und ist genau richtig, wenn man Bock hat auf ein wenig Ultra-Brutale. Ultra-Brutal wird es tatsächlich in diesem Film. Die Debatte um die dargestellte Gewalt wird nie enden. Bis heute teilt die Geschichte um den verrohten jugendlichen Alex das Publikum in unterschiedliche Lager. Natürlich ist Clockwork Orange ein großer Film, auch unvergesslich. Der Regisseur Edgar Reitz. Also das ist überhaupt nicht Gewalt der Gewalt wegen. Das ist nicht mit Tarantino oder so einem vergleichbar, der sich von der Gewalt faszinieren lässt, sondern da wird ein sozialer Zustand beschrieben, ein Mangel an Mitempfinden, das in dieser Generation auftritt. Der Film beschreibt Gewalt als Realität und benutzt nicht Gewalt als Faszinosum auf der Leinwand. Überhaupt nicht. Nachdem der Film angelaufen ist, kommt es zu Gewalttaten von Jugendbanden, bei denen die englische Presse Nachahmungstaten im Zusammenhang mit Uhrwerk Orange unterstellt. Als die Beschuldigungen zunehmen und es Drohungen gegenüber seiner Familie gibt, zieht Kubrick den Film komplett aus den britischen Kinos zurück. Die Familie spielt in seinem Leben eine große Rolle. Spätestens mit dem Umzug nach England arbeitet Kubrick stets in unmittelbarer Nähe zu seiner Frau und den drei Töchtern. Die Nähe gibt ihm Ruhe, Kraft und Konzentration. Es sind die notwendigen Rahmenbedingungen für Kubricks äußerst intensive Recherchen und jahrelange Dreharbeiten. Thematisch interessiert ihn die irrationale und selbstzerstörerische Seite des Menschen. Ein Hauptthema in nahezu allen Kubrick-Filmen. Jan Harlan. Unsere Emotion ist viel, viel stärker als unser Intellekt oder unsere Möglichkeit zu analysieren. Wenn es drauf ankommt, ist es immer die Emotion, die zur Entscheidung zwingt. und nicht das kühle Nachdenken. General Turgidson, es fällt mir etwas schwer, das zu verstehen. Ich war der Meinung, ich als Präsident wäre der Einzige, der zum Einsatz der nuklearen Waffen autorisiert sei. Das stimmt, Sir. Sie sind der Einzige, der dazu autorisiert ist. Und obwohl ich ungern urteile, bevor ich alle Fakten kenne, sieht es fast so aus, als habe General Ripper seine Befugnisse überschritten. Bereits 1964 treibt Kubrick die Konsequenz seiner pessimistischen Einschätzung auf die Spitze. Mitten im Kalten Krieg schlägt sein Film Dr. Seltsam oder Wie ich lernte, die Bombe zu lieben, buchstäblich wie eine Bombe ein. In der tiefschwarzen Satire schildert Kubrick, wie ein US-General sich in seine Kommunismusfurcht hineinsteigert und schließlich einen atomaren Schlagabtausch mit der Sowjetunion auslöst. Tja, also Dimitri, die Sache ist die, wir haben ja schon oft über die Möglichkeit gesprochen, dass mal was schiefgehen könnte mit der Bombe. Na, die Bombe, Dimitri. Die Wasserstoffbombe. Ursprünglich sollte Dr. Seltsam ein völlig ernster Film werden. Doch je länger sich Kubrick mit dem Prinzip der atomaren Abschreckung beschäftigt, desto absurder erscheint ihm ein System, das mit dem globalen Selbstmord spielt. War auch ein politischer Mann, der sehr besorgt war um unsere Zukunft und wie das alles so weitergeht. Er war ein Optimist im täglichen Leben und ein unglaublicher Pessimist in Bezug auf die Zukunft der Menschheit. Das kommt ja auch aus seinen Filmen irgendwie raus. Ja? Die Menschheit verschwindet. So wie wir leben, haben wir gar keine Chance zu überleben. Kubrick war sich nur eines sicher. Wir werden nicht überleben. Some sunny day. 23 Jahre nach Dr. Seltsam wendet sich Kubrick dem Grauen des Vietnamkrieges zu. In Full Metal Jacket gibt es eine Szene, in der es zum Schusswechsel zwischen amerikanischen Soldaten und einer vietnamesischen Scharfschützin kommt. Die Angreiferin wird angeschossen. Sterbend liegt sie am Boden. Einer der umherstehenden GIs erschießt sie schließlich. Was im fertigen Film nicht zu erkennen ist, Kubrick hatte sehr konkret überlegt, wie er die Grausamkeit des Krieges in dieser Szene noch drastischer darstellen könnte. I'm not trying to run this squad. I'm just saying we can't leave her like this. Den Beleg für die angedachte dramaturgische Steigerung findet ein deutscher Archivar knapp 20 Jahre später in Stanley Kubricks Archiv. Bernd Eichhorn verbringt ab 2003 mehrere Jahre auf dem Anwesen der Familie Kubrick in der Nähe von London. Seine Aufgabe? 4 Jahre nach dem Tod des Regisseurs soll der umfangreiche Nachlass Kubricks für eine große Ausstellung gesichtet und sortiert werden. Das war wirklich überraschend, weil da stand eine Kiste im Regal und ich mache auf und die steht so über mir, die Kiste. Und ich greife so rein, um zu gucken, was drin ist und ich fühle irgend so was Wuseliges und kletter das Regal noch ein bisschen höher und hole dieses Wuselige raus und dann guckt mir eine tote Frau entgegen. Und das war sehr überraschend, ich wäre das Regal runtergefallen. Das war ein nachgemachter Kopf von der Scharfschützin aus Full Metal Jacket. Die Szene wurde entweder nicht gedreht oder nicht in dem Film verwendet. Am Schluss sollte es so sein, dass die Frau, die sie umgebracht haben, auch noch den Kopf abgeschnitten bekommt von den GIs. Kubrick verzichtet auf diese grausame Ausweitung der Szene. Glaubwürdig ist Full Metal Jacket ohnehin. Dafür sorgt schon zu Beginn des Films Lee Ermey in der Rolle des Rekruten-Schinders Sergeant Hartman. Ich bin Gunnery Sergeant Hartman und zuständig für eure Grundausbildung. Von nun an werdet ihr nur reden, wenn ihr angesprochen seid. Und das erste und das letzte Wort aus eurem dreckigen Maul wird Sir sein. Habt ihr Maden das verstanden? Sir! Jawohl, Sir! Bullshit, ich höre ja nichts. Habt wohl alle nur Luft im Sack. Sir! Jawohl, Sir! Wenn ihr Ladies meine Insel verlasst, wenn ihr meine Ausbildung überleben solltet, seid ihr eine Waffe. Seid ihr Priester des Todes und betet um Krieg! Aber bis zu diesem Tag seid ihr Dreck, seid ihr die niedrigste Lebensform auf Erden, seid ihr noch nicht mal annähernd sowas wie Menschen, seid ihr nichts anderes als ein unorganisierter Haufen von amphibischer Urscheiße. Ihr werdet mich nicht mögen, weil ich hart bin. Je mehr ihr mich hasst, desto mehr werdet ihr lernen. Ich bin hart, aber ich bin fair. Rassistische Bigotterie gibt's hier nicht. Ich kenne keine Vorurteile gegen Nigger, jeden Spaghettis, Latinos. Hier seid ihr alle zusammen gleich wertlos. Produzent Jan Harlan kann sich noch sehr gut an den Rekruten-Ausbilder Lee Ermey erinnern, der ursprünglich für die Rolle gar nicht vorgesehen war. Es war ein ehemaliger Drill-Instructor, der war auch in Vietnam. Wir wussten ja nicht, was man da macht mit den Gewehren, wie man die auseinandernimmt, dieses ganze künstliche Benehmen dieser Leute. Und dann haben wir den Mann engagiert als technischen Ratgeber. Und er hatte auch die Aufgabe, dann aus den vielen, vielen Bewerbern, die wir hatten, die Leute auszusuchen, die er für richtig hielt. In dieser Rolle fiel er eigentlich wieder zurück in seine Drill-Instructor-Rolle, ging auch zur Garderobe und hat sich eine Uniform ausgeliehen und mit diesem Hut und so weiter. Und die jungen Männer waren also höchst erstaunt, von diesem Mann angeschrien zu werden. Aber okay, die wollten den Job und das haben sie auch bekommen. Und dann bildete er die aus und benutzte eine unglaubliche Sprache, die Stanley sehr überrascht hat. Ich meine, war auch kein Blümchen, aber das war also schon ganz happig. Und dann sagte er noch zu ihm, also, Lee, I mean, are you really, I mean, look what you just said. Yeah, I mean, did you really say that? Did I say what, sir? Ja, so kam das dann zurück. Ja. Und dann hat sich herausgestellt, dass also tatsächlich der Mann ein absolut unendliches Ressort hatte an Unflätigkeiten, die er diesen jungen Leuten an den Kopf warf. Aber er machte das dann so gut, dass wir uns schließlich dazu entschlossen haben, ihn zu engagieren als Schauspieler. Die Dreharbeiten zu Full Metal Jacket dauern über ein Jahr. Im Sommer 1987 kommt der Film in die Kinos. Das ist ganz wichtig, dass ein Film ein positives Echo findet. Man steckt seine ganze Persönlichkeit, sein Herz da hinein für 2-3 Jahre und dann kommt der Film raus und dann muss man in der Zeitung irgendwas Dummes lesen von jemandem, der womöglich auch noch von einem anderen abgeschrieben hat. Ich habe ja Kritiken gelesen, da habe ich genau gemerkt, er hat den Film nie gesehen. Das gibt es also durchaus und unglaublich oberflächliches Zeugs, aber Kubrick hat ja nie widersprochen. Ich habe zum Beispiel einmal, war ich wütend über einen Bericht in England, der englischen Presse, zu Full Metal Jacket. Da bin ich zu Kubrick ins Büro gegangen und habe ihm das gezeigt und habe gesagt, pass mal auf, lass mich mit diesen Leuten mal reden. Das ist ja unmöglich, was die da schreiben. Und er sagte, um Gottes Willen bloß nicht, du wirst die nie wieder los. Das war seine Antwort, ja. Und er war ja auch von der englischen Presse wirklich miserabel behandelt worden. Aber er hat ja auch mit den Leuten 40 Jahre eigentlich mehr geredet. Ein scheinbarer Widerspruch. Kubrick war sehr flexibel bei den Dreharbeiten und zuvor unglaublich gründlich in der Vorbereitung genau dieser Drehs. Bernd Eichhorn. Kubrick galt ja immer als sehr pedantisch und was ich so im Nachlass gefunden hatte, gibt dem recht. Auffällig ist vor allen Dingen das riesige Konvolut an Recherchematerial zu allen Filmen. Wenn er irgendwas gefilmt hat, hat er quasi alles recherchiert, auch wenn es schon x Zusammenfassungen von irgendwas gab. Das hat ihn interessiert, aber nicht tangiert. Also er hat trotzdem nochmal das Rad neu erfunden. Gründliches Arbeiten mit großer Detailtiefe war eines seiner Markenzeichen. Er hat diese Herangehensweise bis zu seinem letzten Film durchgehalten. Eyes Wide Shut. Das Ehedrama spielt in New York. Gedreht wird der Film aber von 1996 bis 1998 in England. Kubrick hatte Leute nach Amerika geschickt, die Tausende, wirklich Tausende, zigtausend Fotos aufgenommen haben von Straßen, Schildern, von Hydranten, Autos, von Schaufenstern, von Häusern. Es waren wirklich zigtausende Fotos kistenweise und die wurden dann auch noch so zusammengeklebt, dass man eine ganze Straße sieht oder das ganze Geschäft auf einer Seite oder sowas. Seit Anfang der 60er Jahre entstanden alle Kubrick-Filme fast ausschließlich in England. Er liebte einfach sehr die englische Landschaft und das englische Klima. Er mochte nicht gerne die Hitze und die Kälte. Das war England ideal. ...1975 war Kubricks Historiendrama Barry Lyndon auf der Leinwand zu bewundern. Die Geschichte spielte im 18. Jahrhundert und beschrieb den Aufstieg und Fall eines einfachen jungen Iren. Die opulenten Landschaftsaufnahmen in Barry Lyndon sahen aus wie pure Malerei. Der ganze Film wirkte wie ein einziges Gemälde. Kubrick drehte bei Barry Lyndon viele Szenen ausschließlich mit Kerzenlicht. Er wollte die Atmosphäre des späten 18. Jahrhunderts auf die Leinwand bringen. Das ist natürlich schwierig. Wir wissen ja ganz genau, wie das aussah, der ein Raum aussieht, der mit Kerzen beleuchtet ist. Aber man konnte das nicht filmen, weil die Filme waren zu wenig lichtempfindlich und die Objektive waren zu lichtschwach. Kubrick recherchiert und stößt auf eine ursprünglich für die NASA entwickelte Speziallinse. Er beauftragt einen Experten, diese Linse in das Objektiv einer Filmkamera einzubauen. Jan Harlan organisiert den Techniktransfer. Es war zwar ausgesprochen schwierig, mit diesem Objektiv zu arbeiten, weil man hat überhaupt keine Tiefenschärfe mehr bei dieser Lichtstärke. Das ist ein optisches Gesetz, da kann man nichts dran ändern. Aber er bekam das hin. Also das sah ja unglaublich aus, diese Beleuchtung mit den Kerzen. Das Licht in Barry Lyndon setzt Maßstäbe. Kubrick verändert das Genre Historienfilm. Nicht nur das Licht, auch die in Barry Lyndon verwandte Musik soll der Zeit entsprechen. Doch hier erlaubt Kubrick sich durchaus auch Fehler. Was sehr interessant ist bei der Musik für Barry Lyndon, ist vor allen Dingen das Schubert-Trio. Denn das Schubert-Trio fällt aus der Zeit heraus, es ist zu spät. Stanley wusste das ganz genau. Er fand dieses Schubert-Trio so toll, dass er das unbedingt haben wollte, obwohl es eigentlich 30 Jahre später erst komponiert wurde. Natürlich habe ich ihn darauf aufmerksam gemacht, dass Schubert nicht in der Zeit war, aber das wusste er schon selbst. Aber er meinte, ah, oh, who knows, you know, it's lovely, I love it and so. Das finde ich eben auch toll an einem Künstler, wenn er so subjektiv ist, dass er das, was er mag, wirklich haben will und nicht nur nach Regeln geht, sondern nach Formalem. Und es gab natürlich auch völlig unerwünschte Situationen. Beispielsweise eine Szene für Eyes Wide Shut, die in einem Badezimmer gedreht werden sollte. Der erste Tag mit Harvey Keitel war fertig. Nächster Tag gingen wir in das Badezimmer, er guckte sich das an, was ihm 2 Monate vorher sehr gut gefallen hat, und meinte, was habe ich mir bloß gedacht? Das ist ja schrecklich. Das ist ja völlig verkehrt. Das ist niemals das Haus eines Multimillionärs in New York. Das ist viel zu geschmackvoll und das stimmt einfach nicht. Dann standen wir alle da, etwas belämmert, denn er war ganz begeistert vorher. Das finde ich einfach großartig. Ganz allein seine Wahl. Und es war furchtbar schwierig, denn ich konnte mit Harvey Keitel keinen Deal machen, dass er in 10 Wochen wartet, bis wir das gebaut hatten, was Stanley dann wirklich wollte. Es ging einfach nicht, das wäre viel zu teuer gewesen. Folglich mussten wir jemand anderen engagieren und die Szene, die wir mit Harvey Keitel schon gedreht hatten, wiederholen. Das war dann Sidney Pollack. Das ist ein Beispiel von rücksichtsloser Selbstkritik, denn es war ganz allein seine Sache. Und ich bewundere das sehr. Man hat dem Kubrick nachgesagt, er wisse nicht, was er will bei solchen Sachen. Das ist sicher so gesehen richtig, weil wie soll er wissen, was er will? Wenn er das sagen könnte, was er will, dann hätte er es ja auch gleich gesagt. Regisseur Edgar Reitz. Der ist selbst auf der Suche natürlich. Die Arbeit an einem Film ist Suche. Jeder Drehtag, jede Szene ist Suche nach der Wahrheit. Da kann man nicht kommen und sagen, das hättest du gleich sagen sollen. Da gibt es dann Produktionsleiter, die sagen, jetzt ist aber Schluss, das musst du eine Woche vorher anmelden. Stanley Kubrick und Edgar Reitz, zwei Regisseure, die sich schätzen, aber abgesehen von einem kurzen Telefonat nie persönlich kennenlernen werden. Er war vollkommen hingerissen von dem Film 1984 Heimat von Edgar Reitz. Den hat er aufgesogen geradezu. Ich weiß noch genau, wir saßen zusammen und da war eine Szene, die fällt mir gerade ein, da sprach Kubrick, sagte, I don't believe this. I don't think I have seen ever anything in my life. Allerdings hätte Kubrick einen Filmzyklus wie Heimat selbst nie machen können. Edgar Reitz geht es ähnlich. Nehmen wir mal so einen Fall wie Eyes Wide Shut. Ich hätte das nicht machen können. Ich sehe diesen Film als etwas merkwürdig Gelungenes und weiß letztlich nicht, wie man das macht. Das Handwerkliche, Technische und so weiter, das weiß ich alles. Aber wie das gelingen kann, weiß ich nicht. Ich sehe Meisterschaft und ich sehe Gelungenes und kann mir nicht erklären, wie man das macht. Dann bete ich das an, weil ich es nicht könnte. Was Edgar Reitz allerdings sehr gut umsetzen kann, ist die deutsche Synchronisation von Eyes Wide Shut. Kubrick hat sich bereits lange vor seinem Tod gewünscht, dass Reitz diese Arbeit übernimmt. Eyes Wide Shut ist etwas Besonderes für Stanley Kubrick. Der Film droht fast schon wieder so ein unrealisiertes Projekt zu werden, wie es Kubrick bereits mehrfach erlebt hat. Nach jahrelanger Vorbereitung scheitert beispielsweise Kubricks Napoleon-Projekt. Auch Aryan Papers, ein geplanter Film über den jüdischen Holocaust, wird nie umgesetzt. Mit Schindlers Liste hatte Steven Spielberg das Thema schneller in die Kinos gebracht. Bereits 1970 erwirbt Kubrick die Filmrechte an der Traumnovelle von Arthur Schnitzler, der literarischen Vorlage für Eyes Wide Shut. Kubrick schiebt die Verfilmung des Ehedramas immer wieder auf. Erst kurz vor seinem Tod schafft er das Vorhaben zu vollenden. Er war manchmal sehr betrübt darüber, dass er so langsam war. Er brauchte ein Jahr zur Vorbereitung, dann hat er auch unter Umständen abgesagt, dann war also das Jahr verloren. Dann brauchte er ein Jahr zum Drehen und dann nochmal ein Jahr zum Schneiden. Ich meine, das ist ungewöhnlich, aber er konnte das nicht anders, nur so, das, so funktionierte er. Das hat also gar keinen Sinn, da zu sagen, es wäre sehr viel rationaler, wenn wir einen Editor hätten, der gleichzeitig während der Dreharbeiten immer schnell schneidet. Und natürlich, das wusste er auch. Das wollte er aber nicht. Er wollte auch nicht abgelenkt werden davon. Er wollte sich konzentrieren auf den nächsten Drehtag. Er hat es ja sehr lange gebraucht, bis er sich entschlossen hat, einen Film zu machen. Denn er wusste, wenn er diese Entscheidung trifft, dann dauert es 2-3 Jahre. Und das kann man nur durchstehen mit einer unglaublichen Passion. Er wurde einmal gefragt von irgendjemandem, warum hast du denn diesen Stoff gewählt? Worauf er sagte, das ist eine ganz dumme Frage, das ist genauso, wenn du mich fragst, warum habe ich meine Frau geheiratet? Das war seine Antwort. Kubrick will, dass Nicole Kidman, Tom Cruise und alle anderen Schauspieler in Eyes Wide Shut durch erfahrene Regisseure in den verschiedenen Ländern synchronisiert werden. Die Schwächen der Synchronisation sind sowohl Kubrick wie auch Edgar Reitz bewusst. Da spielt ein Schauspieler im Bild in einer Szene mit dem Einsatz seines ganzen Körpers und seiner ganzen Seele und der Synchronsprecher steht vor einem Pult und bewegt sich nicht und ist in einer völlig neutralen, anderen Haltung. Das überträgt sich natürlich auf die Stimme und das hat der Kubrick immer gewusst und das hat ihn sehr gestört. Edgar Reitz wählt bei Eyes Wide Shut einen Weg, der sehr selten bei einer Synchronisation angewandt wird. Wie bringe ich die Sprecher von dem Pult weg? Wie kann ich die Stimme wieder mit dem Körper verbinden? Die einzige Möglichkeit, die ich da sah, war, dass wir die Synchronisation so gemacht haben, wie andere Leute auch drehen. Ich habe die deutschen Sprecher im Raum bewegt. Wenn Frau Kidman im Liegen spricht, dann habe ich auch meine Sprecherin hingelegt. Und dann musste sie im Liegen sprechen oder wenn ein Dialog in einem Treppenhaus war, sind wir in ein Treppenhaus gegangen und haben die dann die Treppe hochgehen lassen und mit der Mikrofonangel verfolgt. So synchronisiert man normalerweise nicht. Das ist ein ganz anderes Verfahren. Das kann auch nur ein Spielfilmregisseur machen. Sowas kann man nicht von einem Routine-Synchronregisseur verlangen. 4 Wochen lang arbeitet das Team an der Synchronisation. In diesen 4 Wochen lernt Edgar Reitz den Film so intensiv kennen, wie nur wenige andere Menschen. Der Film hatte so eine magische Ausstrahlung und so ein inneres Leuchten, dieses innere Vibrieren, für das viele Menschen auch gar nicht empfindlich sind, wie ich später festgestellt habe. Das durchzieht diesen ganzen Film, eine Vibration im Innern. Ich war sehr erstaunt darüber, wie spärlich Kubricks Drehbuch aussah. Und ich dachte, dieser pingelige Kubrick, der mit nichts zufrieden ist, schreibt ein Drehbuch, in dem nichts drinsteht. Also für meine Begriffe. Manche Schauspieler, die in Eyes Wide Shut mitwirken, haben das Drehbuch überhaupt nie gesehen. Der deutsche Schauspieler Sky Dumont war für eine lange Szene mit Nicole Kidman vorgesehen. Auf einer Party im Film solle die Hauptdarstellerin verführen. Wir haben vielleicht 5-6 Tage diese Szene gedreht. Aber es war von einer solchen Intensität und einer solchen Ruhe, dass ich das Gefühl habe, ich habe da Monate verbracht. Kubrick folgt Schnitzler. und will mit seinen Schauspielern tief in die menschliche Psyche einsteigen. Die Frage heißt, auf welchen sicheren Säulen steht denn dieses bürgerliche Leben? Gibt es sozusagen Triebkräfte im Innern des Menschen, die all das von heute auf morgen wegputzen können? Die Faszination dieses Films ist diese Bodenlosigkeit von allen geschilderten Menschen und Situationen. Kubrick ist sich darüber bewusst, dass sich das angestrebte Ziel nur sehr grob in einem Drehbuch skizzieren lässt. Ich habe bei diesem Film mehr als bei allen anderen Kubrick-Filmen das Gefühl, dass alle permanent rätseln, was will er eigentlich? Und er verrät es ihnen nicht. Jeder der Beteiligten macht mir den Eindruck, als wäre permanent unsicher, ob das schon das Gewollte ist. Man wird den Cruise nie mehr so unsicher sehen wie hier in diesem Film. Der agiert ohne Boden. Was aber durchaus nicht bedeutet, dass die schauspielerische Leistung von Tom Cruise nicht gelungen wäre. Und er war sehr glücklich mit Tom Cruise. Das fand er genau richtig. Und Tom Cruise war glücklich, endlich mal jemanden spielen zu dürfen, der ein Verlierer ist, der Schwache ist und nicht immer nur dieses Macho-Getue machen muss, ja? Tom Cruise und Nicole Kidman haben sich zunächst auf ein halbes Jahr für die Dreharbeiten eingestellt. Doch irgendwann legen sie ihre Terminkalender freiwillig beiseite und verzichten damit auf Spitzengagen bei anderen Produktionen. Cruise und Kidman stellen sich quasi zeitlich unbeschränkt dem Projekt zur Verfügung. Sky Dumont hat die beiden Darsteller bei den Dreharbeiten kennengelernt. Gemeinsam haben sie erfahren, was das System Kubrick zu bieten hat. Für einen Schauspieler ist es ungeheuer wichtig, das Gefühl zu haben, mutig sein zu dürfen. Das heißt im Prinzip, sich rückwärts fallen zu lassen und man weiß, dass man aufgefangen wird. Und dieses Gefühl hat er mir, anfangs war es sehr schwierig, aber dann so nach 2 Tagen hat er mir das vermittelt. Er war eigentlich Kameramann, Psychologe, Regisseur, Autor, Komponist in einem. Ich wüsste keinen, der das kann. In der Szene mit Nicole Kidman gibt Kubrick Sky Dumont die Regieanweisung, stärker snobistisch in die Rolle einzusteigen. Und ich wollte das nicht hochmütig, arrogant spielen. Ich weiß noch, dass wir uns den Take anschauten auf dem Fernseher und er stand rechts vor mir und guckte mich an mit seinem grauen Bart. Und dann sagte er zu mir, "You didn't do what I told you, did you?" Und ich sagte, "Oh, I'm sorry," hatte ich natürlich nie vorgehabt, das zu tun, was er gesagt hatte. Aber man widerspricht nicht Kubrick. Und dann macht er etwas, da sind mir die Tränen in die Augen geschossen. Er kam zu mir, umarmte mich und sagte zu mir, "And you were right, not to do it." Das fand ich, von, da kriege ich eine Gänsehaut heute noch, das war eine solche Größe von diesem Mann, weil ich war für ihn ja nichts. Ich war ja ein Mr. Nobody, ich war ja gar nichts. Ich war ja kein Jack Nicholson, kein gar nichts. Dass ein so großartiger Regisseur zugibt, dass er falsch lag und ich richtig lag, von diesem Moment an habe ich ihn bedingungslos geliebt. Ich muss das leider so sagen, weil ich das noch nie mit einem Regisseur erlebt habe. Sky Dumont arbeitete nur rund 2 Wochen mit Stanley Kubrick. Viele andere Schauspieler hatten deutlich längere gemeinsame Arbeitsphasen mit ihm und damit auch zwangsläufig mehr Konfliktpotenzial. Nach außen dringt davon nur wenig. Kubrick schottet sich und seine Arbeit weitgehend von der Öffentlichkeit ab. Natürlich entsteht so auch der Boden, auf dem Spekulationen und Mythen über Kubricks Arbeitsweise blühen. Edgar Reitz kennt das Spannungsverhältnis zwischen Regisseur und Schauspielern aus eigener langjähriger Erfahrung. Dann wurde gesagt, der Kubrick war ein Verrückter, der hat die Schauspieler 30, 40 Mal dieselbe Szene spielen lassen und hat ihnen hinterher nie sagen können, was sie denn falsch gemacht hätten. Und dann kommen sie immer wieder rein und spielen immer wieder dieselbe Szene und dann sagt er, nein, das war es noch nicht. Und die fragen, na, was habe ich denn falsch gemacht, was habe ich denn falsch gemacht? Und er kann es ihnen nicht sagen. Und genau das, finde ich, ist der Punkt. So ist es mir auch immer wieder ergangen. Wenn man das Geheimnisvolle benennen soll, wenn ich sagen soll, dem Schauspieler, es war ja alles gut, nur sollst du nicht mit dem linken Fuß über die Schwelle gehen, sondern mit dem rechten. Wenn er das dann macht, ist die Szene nicht besser. Damit bekommt sie nicht das Geheimnisvolle darin. Häufig entsteht es durch Verzweiflung. Der Kubrick hat die Leute in die Verzweiflung getrieben. Das ist auch eine Methode. Wenn alles nichts mehr hilft und wenn sie anfangen zusammenzubrechen und der innere Widerstand zusammenbricht, dann entsteht vielleicht so ein Moment, wo der Blitz sie trifft, die Erleuchtung oder irgendetwas. Da arbeitet jeder mit anderen Methoden. Ja, er war unglaublich streng. Und zwar nicht nur zu den Schauspielern, wie es Guy Dumont bei den Dreharbeiten zu Eyes Wide Shut erlebt. Es gab eine Szene zum Beispiel, wo er gesagt hat, move the ashtray 8 inches to the right. Und dann kam dieser arme Innenrequisiteur und schob mit der Hand den Aschenbecher nach rechts. Am nächsten Tag war der weg. Nicht der Aschenbecher, der Mann, weil er gesagt hat, wenn ich 8 inches sage, möchte ich einen Maßstab sehen. Da hat er aber recht. Er war halt ein Perfektionist. Und das muss man wissen. Oder wenn ein Aufnahmeleiter laut durchs Studio ging, dann war er am nächsten Tag weg. Er konnte sich das leisten. Und im Prinzip hat er recht. In diesem Beruf ist es so, dass immer nur eine Abteilung arbeitet. Wenn Licht gemacht wird, ist Ruhe. Dann arbeitet nur das Licht und der Kameramann. Wenn wir drehen, arbeiten nur wir. Tonaufnahme ist, geht keiner. So ist der Beruf. Wir sind nur leider so verdorben mittlerweile, weil ununterbrochen gequatscht wird, wenn der Regisseur Regieanweisungen gibt, muss immer Ruhe geschrien werden und so weiter. Aber die wahre Arbeit ist so, wie Kubrick das halt noch gemacht hat. Und er konnte es sich halt leisten und ich habe es genossen, weil das werde ich nie mehr erleben, glaube ich. Mein Eyes Wide Shut war insofern sehr lästig, weil es so sehr, sehr lange ging. Es war viel länger, als wir vorhatten. Und das hat auch Kubrick sehr betrübt, weil dadurch wurde er auch teurer. Das mochte er gar nicht, denn er war ein sehr sorgfältiger Verwalter von Warner Brothers Geld. Er wollte sich dieses völlige Vertrauen, was man ihm geschenkt hat, und diese totale Freiheit zu machen, was er wollte, die wollte er sich dann im Nachhinein immer verdient haben. Er wollte also niemanden enttäuschen. Es war ihm sehr wichtig, dass Warner Brothers das Geld zurückbekam. Leute wie Warner Brothers, die sind ja ganz kühle Rechner. Aber zu der kühlen Rechnung gehört, dass man das Risiko eingeht. Terry Semel, der war ja der Boss damals, der CEO bei Warner Brothers, der sagte ganz richtig, es hat keinen Sinn, jemanden wie Kubrick zu engagieren, der so ein sorgfältiger und pedantischer, geradezu Perfektionist ist und dann versuchen, ihm reinzureden. Das ist ja ein Unsinn. Stanley Kubrick hat seine ganze Kraft in Eyes Wide Shut gesteckt. 3 Jahre, in denen er intensiv künstlerisch wirken konnte. Es waren aber auch 3 Jahre unter ständigem Druck und starker körperlicher Belastung. Ich habe gedacht, ich falle jetzt gleich um, so müde bin ich. Es waren lange Tage, ganz lange Tage. Und dieser Mann, der ja nun kein junger Mann mehr war damals, stand dort und beobachtete ständig alles. Er hat sich nie hingesetzt, nie. Er stand und war ständig dabei. Ich dachte mir manchmal, wie steht er das durch? Die Verantwortung war groß, niemand hat sich eingemischt, es lag alles an ihm, diesen teuren, großen Film abzuliefern. Als dann Warner Brothers schließlich den Film gesehen haben und begeistert waren, da war eine große Last von seinen Schultern genommen und starb eine Woche später. Das war ja alles vollkommen unvorbereitet in uns. Es war ja ganz plötzlich, er starb an einem Herzschlag. Ich habe mit ihm gesprochen 2 Tage vor seinem Tod. Ich war in Los Angeles. Wir sprachen eigentlich jeden Tag am Telefon. Wir gingen immer durch die Liste. Wir waren Listenleute. Wir hatten immer alle die Sachen, die noch aus... Die haben wir immer besprochen, das ist klar. Ja, und dann 2 Tage später kam der Anruf von meinem Sohn, dass Stanley gestorben war. Das war so ganz entsetzlich. Meine Frau war bei mir, was ein großer Trost war. Die Nachricht vom Tod des Regisseurs geht um die Welt. Und erreicht schließlich auch Guy Dumont in Deutschland. Als ich gehört habe, dass er gestorben ist, habe ich bitterlich geweint. Und das habe ich noch nie beim Regisseur, nachdem ich nur 2 Wochen mit ihm zu tun hatte. Stanley Kubrick lebte für die Filmkunst. Mit seinem letzten Werk war er äußerst zufrieden. Sicher hätte es ihm gefallen, wenn er erfahren hätte, dass auch Edgar Reitz sehr von Eyes Wide Shut angetan war. Die Filmkunst ist eine visuelle Kunst, sagt man. sie beschäftigt sich mit den Dingen, die die Augen aufnehmen können. Aber hier haben wir es mit einem Stoff zu tun, den die Augen nicht aufnehmen können. Das ist kein visuelles Thema. Ich glaube überhaupt, jeder große Film handelt von nicht sichtbaren Dingen. Und es gehört für mich zu den absoluten Wundern, dass es manchen Filmen gelingt, diese nicht sichtbare Welt zu beschreiben. Und das ist dem Kubrick hier gelungen. Das ist das, was ich magisch nenne. Das Entscheidende ist, dass man sich in ein Projekt verliebt. Und ich sage das ganz bewusst. Nicht, dass man das mag oder, ja, das ist vielleicht ganz interessant, sondern da gehört eine Passion dazu. Ohne die Passion steht man das gar nicht durch, ein solches Projekt. Das ist etwas, was ich wirklich von Kubrick gelernt habe, dass man ohne Passion und ohne Verliebtheit in eine Geschichte, in ein Thema, man gar nicht in der Lage ist, etwas zu machen, was hervorragt. Das ist etwas, was eine Eigenständigkeit als Kunstwerk hat. Er widersetzt sich ja auf eine eigentümliche Weise dem Markt, obwohl er ja so erfolgreiche Filme gemacht hat. Das ist das Tröstliche auch daran. Der Kubrick ist der permanente Gegenbeweis gegen diese Meute von Leuten, die sagen, entweder Kunst oder Geschäft. Ich werde oft gefragt, ist irgendetwas, wofür er sich fürchtete? Meine freche Antwort darauf ist, gefragt zu werden nach der Bedeutung vom Ende von 2001. Ja? Aber meine ernsthafte Antwort ist Mittelmaß. Er fürchtete Mittelmaß. Er wollte auf gar keinen Fall Mittelmaß anbieten. Und das ist ihm auch gelungen. Stanley Kubrick, ein Leben für den Film. Feature von Rainer Pretorius. Mit Jan Harlan, Edgar Reitz, Sky Dumont, Bernd Eichhorn und Frank Strobel. Es sprachen Nicole Engeln und Carlos Lobo. Mit Filmausschnitten aus Sony Pictures, Home Entertainment, DVD, Dr. Seltsam oder Wie ich lernte, die Bombe zu lieben. Und Warner Brothers Entertainment, Uhrwerk Orange. Sowie Full Metal Jacket. Technische Realisation Gerd Nesken. Regieassistenz Freier Hattenberger. Regie Tom Kubli. Redaktion Leslie Rosin. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2013.